Hey. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier zuständige Ärztin. Mit Ihnen werde ich das Anamnesegespräch führen. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ein paar allgemeine Fragen stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, guten Tag, Frau Doktor. Natürlich, Guten ich bin. Tag. Jawohl. Okay. Wie heißen Sie? Mein Name ist Heinrich. Heinrich. Wackenhaus. Wackenhaus. Okay, Herr Wackenhaus, könnten Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, natürlich. Das ist nicht so alltäglich, der Name. Ja. Wackenhaus ist W. Walter Anton Cäsar, Cäsar. K. wie Karl, Emil Nordpol und dann Haus wie Haus, genau. Wackenhaus. Wackenhaus, Herr Wackenhaus. Wie alt sind Sie? Ich bin 67 Jahre alt. 67 Jahre alt. Okay. Wann sind Sie genau geboren? Wissen Am Sie? 23. August, 20. August. 20. August 1955. 55. Genau. Okay, Herr Wackenhaus, wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin circa 1,73 Meter 73. und mein Gewicht sind circa 98 Kilo. 98. Okay, Herr Wackenhaus, was führt Sie zu uns? Oh, Frau Doktor, ich habe seit ein paar Tagen Oberbauchschmerzen. Oder Bauchschmerzen. Ja, die sind sehr unterschiedlich, aber die nehmen jetzt immer mehr zu. Das wird immer schlimmer mit den Schmerzen. Und deswegen bin ich heute bei Ihnen. Okay. Okay. Ja, sind Ihre Schmerzen im Laufe der Zeit immer schlimmer geworden? Genau, also das ist etwas schlimmer geworden. Das hat auch an Intensität zugenommen. Und es war vorher immer nur ab und zu. Und jetzt kommt es eigentlich fast jede Stunde. Okay. Herr Wackenhaus, könnten Sie bitte Ihre Schmerzen beschreiben? Ist es drückend, stechend, pochend oder Also es ist wie? mehr zum Teil eher krampfartig, würde ich sagen. Das ist oft im oberen Bauch und dann schnürt sich der Magen ein bisschen zusammen, habe ich das Gefühl. Und mir ist zeitweise übel. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, es strahlt so im oberen Bereich aus und geht auch so ein bisschen in den Bauch hinein. Okay. Jetzt Ist in das letzter Zeit, gürtelförmig? bitte? Ist das gürtelförmig? Haben Sie Schmerzen Kann ich schlecht sagen, aber an man Ihrer Bauch? dass es da oben sich ausstrahlt, so ein bisschen, ja. Ausstrahlen. Und Okay. ja, das macht mir jetzt Angst, weil es auch so ein bisschen manchmal nach oben hin ein bisschen brennt. Ja. Und Haben Sie dort brennen? das hatte ich mal, das ist ähnlich, ja, es könnte dazu passen, ja. Okay. Okay. Leiden Sie unter Atemnot? Luftnot? Luftnot habe ich jetzt nicht, nein. Okay. Hätten Sie früher ähnliche Beschwerden? Ja, vor 20 Jahren hatte ich mal so leichtes Sodbrennen, aber das ist seit nicht mehr. Okay, Herr Wackenhaus, wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wenn du keine Schmerzen und 10 sehr starke Schmerzen meint? Normalerweise sind es so 3 bis 4, würde ich sagen. Jetzt in letzter Zeit ist es sicherlich bis 8 angestiegen. 8. Okay, Sie haben gesagt, dass Ihre Schmerzen in Ihrer Oberbauch ausstrahlen. Ja, oder? Ja. Okay. Gibt es bestimmte Auslöser für Ihre Beschwerden? Es ist sehr unterschiedlich. Also nach dem Essen wird es manchmal schlimmer. Und ich habe oft Übelkeit. Und ansonsten, auch wenn ich etwas trinke, jetzt, letzte Zeit, wird es auch schlimmer. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie Übelkeit haben. Und mussten Sie schon einmal erbrochen? Erbrechen? Erbrechen. Nein, erbrochen habe ich bisher nicht. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass man so einen leichten Brechreiz hat. Einverstanden. Brechreiz. Und ja, müssen Sie sauer aufstoßen? Manchmal ja. Mhm. Okay. Herr Wackenhaus, gibt es etwas, das Ihre Beschwerden lindert oder verstärkt? Also lindert, ich habe es bisher mit verschiedensten Getränken, Kamilletee und so weiter probiert, aber es hat nichts gebracht. Ich habe auch so einen speziellen Magentee getrunken, aber das hat auch nicht geholfen. Und mit Verstärken haben wir gerade eben schon besprochen, dass beim Essen oder nach dem Trinken wird es schlimmer. Etwas schlimmer. Okay, können Sie gut schlucken? Schlucken geht noch, ja. Okay. Herr Wacknaus, haben Sie in der letzten Zeit ungewollt ab oder zugenommen? Nein, also mein Gewicht ist seit Jahren immer stabil. Stabil. Okay. Okay. Waren Sie in der letzten Zeit beim anderen Arzt dagegen? Nein. Deswegen. Okay. Okay, nehmen Sie oder haben Sie irgendwelche Medikamente deswegen eingenommen? Deswegen, warum? Wegen Ihrer Beschwerden. Wegen jetzigen Beschwerden? Wegen jetziger Beschwerden. Ja. Einen Augenblick mal, ich muss mal kurz mal die Türe zumachen, das wird jetzt ein bisschen laut da hinten. Entschuldigung. So, ja. Jetzt. Ja, sind Ihre Schmerzen dauerhaft oder welleförmig? Ja, das kommt immer wieder. Also wellenförmig nicht, würde ich nicht sagen, eher krampfartig, aber das kommt immer sehr gehäuft und verstärkt jetzt. Okay. Herr Wackenhaus, haben Sie Probleme bei dem Stuhlgang und Wasserlasten? Nein, bisher ist alles okay. Okay. Husten Sie? Nein. Okay. Haben Sie Herzrasen oder Herzklopfen? Also mit dem Herzen habe ich bisher eigentlich keine Probleme gehabt. Keine Probleme. Und fühlen Sie sich oder haben Sie enge Gefühl? Wie auf der Brust meinen Sie? Ja. Ach so. Nee, das jetzt nicht. Aber jetzt im Rahmen dieser Schmerzen habe ich manchmal so ein bisschen Brennen auf der Brust. Ja. Aber so ein enge Gefühl würde ich jetzt nein sagen. Haben Sie brennende Schmerzen in Ihrer Brustbein, hinter dem Brustbein? Also manchmal ist es so, dass es, ich sage mal so, hier vorne im Magenbereich, da brennt es so nach oben ein bisschen. Oh. Ja. Nicht immer. Okay. Haben Sie volle Gefühl nach dem Essen? Ja, also ich habe das Gefühl, mein Bauch ist voller Luft. Okay. Fühlen Sie sich wie ein Ballon, oder? Ja, wie aufgeblasen, das stimmt, ja. Okay. Ist Ihnen schwindelig oder war... Nein, Schwindel habe ich jetzt keinen, nein. Okay, Herr Wackenhaus, möchte ich für Sie Kurszusammenfassung machen. Und Sie haben... Was möchte ich machen? Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Ich möchte für Sie kurze Zusammenfassung machen. Zusammenfassung, okay. Ja. Mhm. Seit ein paar Tagen leiden Sie unter Oberbauchschmerzen. Ihre Schmerzen sind zunehmend und krampfartig. Ja, sie leiden unter Sodbrennen und nach dem Essen fühlen sie sich sehr schlecht und haben sie auch Brechreiz und ihre Schmerzen sind dauerhaft und ihre Schmerzintensität ist von Tag zu Tag Eingestiegen, genau, immer mehr. angestiegen. Ja. Okay. Herr Wagners, haben Sie chronische Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel Bluthochdruck, Blutzuckerkrankheit, Ja, also ich nehme seit einigen Jahren Medikamente gegen hohen Blutdruck. Blutdruck? Seit wann leiden Sie darunter? Das sind so circa 15 Jahre, würde ich sagen. Und dann nehme ich zwei Medikamente ein. Wissen Sie das? Bitte? Dessen Namen? Wissen Sie dessen Namen? Die Die Namen? Medikamente? Das eine heißt, ich glaube, Amlodipin. Ja. Milligramm. Und das andere nennt sich Carvedilol. 25 Milligramm. Täglich einmal nehmen Sie. Ja, ich nehme beides jeweils morgens ein Stück. Verstanden. Amlodipin, welche Dosierung nehmen Fünf Sie mit? Milligramm. 5 Milligramm. Okay. Verstanden. Okay. Ansonsten keine chronischen Erkrankungen. Ja, und also mein Hausarzt hat mich zu einem Spezialisten geschickt, weil er so Durchblutungsstörungen bei mir im Bein vermutet hatte. Und seitdem nehme ich Aspirin 100. Okay. Wann haben Sie daran gelitten? Durch Blutstörungen bei Also, Ihrem das Bein? hat man festgestellt zum ersten Mal vor circa 5 Jahren. Okay. Welche Medikamente nehmen Sie? ASS. Genau. ISS 100. 100 Milligramm täglich einmal. Okay. Ansonsten keine. Wurden Sie schon einmal operiert? Also ich habe auch noch die Cholesterintabletten genommen, aber die habe ich nicht vertragen, deswegen habe ich die abgesetzt. Könnten Sie bitte wiederholen? Ich habe Ja. nicht. Ich habe Cholesterintabletten. Cholesterintabletten. Aber ich habe da Muskelschmerzen bekommen und deswegen habe ich sie abgesetzt. Im Moment nehme ich keine. Haben Sie Ihre Cholesterinwerte kontrolliert lassen? Ja, mein Hausarzt kontrolliert die regelmäßig. Die sind leicht erhöht, aber das ist okay, sagt mein Hausarzt. Hören Sie mich nicht, Frau Doktor? Ich würde nicht Wie ist es jetzt? leisten. Ja, ich Ist es bin jetzt besser? momentan, ja, ist besser. Okay. Meine Netzverband ist niedrig, deswegen. Die Netzverbindung ist nicht so Ja. gut. Mein letzter Wort war, mein Hausarzt kontrolliert meine Ja. Werte regelmäßig. Okay, okay. Sagt immer, die sind leicht erhöht, aber das ist okay dann. Ja, vielleicht können Sie Sport treiben und ja. Ja, sollte ich eigentlich, aber ich bin eigentlich sehr faul. Okay. Entstehende Diät folgen Sie vielleicht. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, das war also keine richtige OP, aber ich bin am Knie schon mal untersucht worden. Ich habe so eine Kniespiegelung bekommen, Schön. eine Arthroskopie. Und das vor. Brauchen Sie keine Knieersatz? Nein, da waren mein Nein. Meniskus war gerissen und das hatte sich angeschaut, der Orthopäde, und hat es ein bisschen zusammengeflickt. Okay. Mit dem Endoskop oder arthroskopische Mit der Kopie. Verfahren. Verfahren. Ja, okay. Haben Sie alle Grundimpfungen erhalten und sind Sie vollständig geimpft gegen Corona? Ja, also ich bin auch geboostert. Ich bin auch mit den anderen Impfungen bin ich komplett, ja. Mein Hausarzt kontrolliert das immer wieder. Da ist er sehr konsequent. Verstanden. Haben Sie bestimmte Allergie gegen etwas? Ich habe eine leichte Pollenallergie Pollenallergie. und gegen ein Antibiotikum. Oh je, wie heißt das nochmal? Penicillin Nee, das oder? ist nicht anders. Das war kein Penicillin, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Das nennt sich, glaube ich, Ciprofloxacin. Okay. Verstanden. Herr Wackenhaus, rauchen Sie? Nein. Okay. Haben Sie früher geraucht? Früher hatte ich mal geraucht, aber es ist schon lange her. Okay. Wie viele Jahre haben Sie geraucht? Oh, vielleicht so 10 Jahre 10 Jahre. Okay. habe ich gehört. Okay. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, ab und zu mal, ja. Nicht regelmäßig, aber manchmal, ja. Ja, in Gesellschaft trinken Sie, oder? Ja, genau, wenn irgendwelche Feste sind oder Feiern. Oder manchmal abends zum Abendessen mal, aber. Nicht so viel. Okay. Ja, diese Frage ist nicht persönlich, sondern medizinische Frage. Nehmen Sie Drogen oder früher haben Sie. Drogen? Nein. Mit Drogen habe ich nichts zu tun. Verstanden. Okay, Herr Wackenhaus, sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe einen Sohn und eine Tochter. Okay, sind Ihre Kinder gesund? Ja, die haben glücklicherweise bisher keine Erkrankungen. Toi, toi, toi. Und denen geht es gut. Leben Sie mit Ihrer Ehefrau zusammen? Ja, wir wohnen zusammen, ja. Okay. Sind Sie momentan Rentner Ich bin oder seit arbeiten Sie? circa 4 Jahren Rentner und habe so meine Hobbys, mit denen ich mich beschäftige. Ja. Sehr schön. Okay. Leben Ihre Eltern noch? Nein, die sind leider schon verstorben, ja. Woran sind Sie gestorben? Meine Eltern. Ja, wissen Sie die Meine Mutter Sprache? hat Alzheimer-Demenz. Es hat sie ziemlich mitgenommen. Und mein Vater hatte einen Herzinfarkt. Okay, sind Sie Einzelkind? Ich habe noch einen Bruder und zwei Schwestern. Okay. Sind Ihre Geschwister gesund? Wissen Sie das? Nicht ganz. Also meine eine Schwester hatte jetzt letztes Jahr leider einen Brustkrebs. Diagnose musste operiert worden, aber im Moment geht es ja gut. Die andere Schwester hat noch Diabetes und ein paar andere Erkrankungen, die ich jetzt nicht genau weiß, aber und mein Bruder, der hat leider seit einigen Jahren Depressionen. Eine Depression, okay, verstanden. Aber hat sich jetzt eigentlich relativ gut stabilisiert, er nimmt Medikamente ein, es geht ihm gut. Ja, Ihre Zustände sind stabil. Okay. Okay, Herr Wackenhaus, von meiner Seite aus habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder Ja, vielen Dank, Frau Dr. Sie ja, ist Ihnen eingefallen, noch etwas haben eingefallen? sich sehr viel Zeit genommen. Vielen Dank. Nee, ich habe jetzt Angst, ob es was Schlimmes ist. Und daher, was werden Sie jetzt machen mit mir? Ja, man sollte nicht nur an schlimmste Ursachen denken, sondern gibt es so viele Ursachen für Ihre Beschwerden. Und jetzt, zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen und von Ihnen Blut abnehmen und mit Ultraschall kontrolliere ich Ihren Bauch. Okay. Bauch und dann mit dem Ergebnis werde ich mit meinem Chef, mit meinem Oberarzt sprechen. Dann komme ich wieder zu Ihnen zurück, werde ich alles erklären. Heute gemacht? Ja, heute werden wir alles. Ah, das ist super. In diesem Zeitraum müssen Sie bei uns bleiben zur weiteren Prozedere. Lieb gerne, also deswegen bin ich hier gekommen. Vielen Dank. Danke. Ja, und ja, meine Kollegen. Haben Sie angeschwollene Beine? Die Beine, nein, ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay. Und haben Sie im betroffenen Bereich Verfärbung bemerkt? Wo genau? Ich habe es jetzt nicht verstanden. In Ihrer oder an Ihrem Bauch. Ach so, am Bauch? Nein, nein, nein. Verfärbungen habe ich jetzt nicht gesehen, nein. Okay, und ja. Noch mehr Fragen, Frau Doktor? Nein, danke. Das war's. Okay, gut. Sollen wir dann die Übergabe machen zum, an den Oberarzt oder Oberärztin? Okay. Wenn von den Kollegenseiten im Moment keine Fragen kommen, ansonsten können wir Fragen auch später am Ende besprechen. Okay, bitteschön. Verstanden. Hallo, guten Tag. Mein Oberarzt, ich habe schon einen neuen Patienten aufgenommen. Herr Heinrich Wackenhaus ist 67-jähriger Patient und 1,73 Meter und 70 groß und 98 Kilogramm schwer. Herr Heinrich Wackenhaus stellte sich bei uns wegen seit ein paar Tagen krampfartiger, zunehmender Oberbauchschmerzen vor. Ja, diese Schmerzen strahlten in der Brustkorb auch aus. Allen nicht strahlen, nicht strahlen. Wandern. Wandern an. Nein, nein, strahlen. Also nicht strahlen, sondern strahlen. Strahlen, okay. Strahlen an ihren Brustkorb auch aus. Und ja, die Schmerzintensität sein in der letzten Zeit von 3 bis 4 zu 8 angesteigert. Angestiegen. Angestiegen. Mhm. Ja, die Schmerzen sein nach dem Essen oder postprandial, ja, die Schmerzen sein postprandial aufgetreten. Mhm. Und die Patienten leiden unter Brechreiz und ja. Der Patient leidet unter Brechreiz. Der Patient leider unter Brechreiz, mhm, und Übelkeit auch. Okay. Nausea, ja, Nausea. Die Schmerzen seien dauerhaft. Ja. Vor 20 Jahren hatten der Patient wie ähnliche Beschwerden. Aber es war es wäre sehr leicht. Und ja. Okay. Der Patient leidet an einer arteriellen Hypertonie seit 15 Jahren. Dagegen nehme sie Amlodipin 5 Milligramm und Carvedilol 25 Milligramm täglich einmal ein. Ja. Und außerdem leide er an oder okay, außerdem sei er vor 5 Jahren an PVK erkrankt. Dagegen nehme sie momentan nehme er ne, Nehme er Aspirin 100 Milligramm täglich einmal ein. Der Patient wurde wegen Meniskusriss einer Arthroskopie durchgeführt worden. Durch was? Durchgeführt worden. Also eine Arthroskopie ist durchgeführt worden, okay. Durchgeführt worden. Er sei vollständig geimpft. Er habe Pollenallergie und Ciprofloxacin-Allergie bekommen. Ah ja, okay. Und ja, er sei Nichtraucherin, vor 10 Jahren, Raucher, Nichtraucher, vor 10 Jahren habe er mit dem Rauchen aufgehört. Er trinke gelegentlich Alkohol, ein Drogenkonsum wurde verneint. Er habe 2 gesunde Kinder. Momentan sei er Rentner. Und in der Familienanamnese ergab ein Alzheimer bei der Mutter und einen Myokardinfarkt bei dem Vater. Seine Eltern seien schon gestorben. Er habe 3 Geschwister, ein Bruder leide an einer Depression, eine Schwester sei an Brustkrebs erkrankt und andere Schwester leide an Diabetes mellitus. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Ulcus peptiicus hin. Okay. Oder peptisches Ulcus peptiicus. Ulcus oder Ulcus ventriculi. Ulcus ventriculi. Oder ja. Duodeni. Duodeni. Hin. Als Differentialdiagnose kommen eine Ulcus duodeni und Cholecystitis. Cholecystolithiasis und Choledocholithiasis in Frage. Zur weiteren Abklärung werde ich zuerst körperlich untersuchen, ihm Blut abnehmen und mit Ultraschall werde ich seinen Bauch kontrollieren. Gegebenenfalls werde ich Gastroösophagodonoskopie durchführen. Ah, eine Magen-Darm-Spiegelung. Magen-Darm-Spiegelung, okay. Und ja. Okay. Ja, sollte war ich. Noch differenzialdiagnostisch? Ja, Pankreas-Gängestein oder was bedeutet das? Papillestein. Okay, zum Beispiel, genau. Und akute Pankreatitis. Akute Pankreatitis. Akute Pankreatitis. Genau. Was noch? Die anderen können helfen so ein bisschen. Wo sind die anderen? Heute ist die Gruppe sehr leise. Ja, und mitmachen. Woran denkt man noch differenzialdiagnostisch? Er hat Schmerzen als sternal. Ja, Myokardinfarkt auch. Also auch an Herz mal denken, genau. Ja, natürlich. Myokardinfarkt auch. Genau, und Sie haben vorhin gesagt, Cholecystolithiasis. Cholecystolithiasis macht keine Beschwerden. Eine Cholezystitis macht Beschwerden. Okay? Kennen Sie den Unterschied? Ja, Cholecystitis ist Gallenblaseentzündung und Cholelithiasis, es gibt Steine in der Gallenblase. Ja. Und das macht normalerweise keine Schmerzen, nur wenn sie entzündet sind. Also eine Cholecystitis. Genau. Andere Differentialdiagnose. Myokarditis haben wir gesagt. Ja, Pankreas, Karzinom. Pankreas natürlich. Und ja, Magenkarzinom auch. Ja, auch. Gastroösophageal Refluxkrankheit. Ein Reflux, jawohl, sehr gut. Eine Refluxösophagitis, richtig? Ösophagitis. Und. Sehr gut. Also, haben noch, also erstmal, Dankeschön, Frau Doktor, das war sehr gut. Aber Sie sind heute ein bisschen unkonzentriert, habe ich den Eindruck. Sie bewechseln immer, machen er und dann Sie. Bei der Prüfung kann es manchmal, wenn da ein blöder Prüfer da ist, das heißt, Sie sollten immer darauf achten, wenn es ein Herr ist oder männlich, dass Sie auch immer die männliche Form benutzen. Sie sagen immer, wenn der Patient etwas erzählt, einverstanden. Nein, Sie möchten sagen, ja, ich habe verstanden. Oder sagen Sie einfach, okay, nicht einverstanden. Einverstanden heißt, ich akzeptiere das, was Sie sagen. Ja, also einfach sagen, okay, ich habe verstanden, verstanden, nicht einverstanden. Einverstanden bedeutet was anderes. Verstanden heißt, ich habe verstanden, was Sie gesagt haben. Ja, oder so wie Sie jetzt gesagt haben, okay. Oder am besten gar nichts sagen. Ja? Und bei der Übergabe an den Oberarzt verwechseln Sie immer die Zeit. Dann haben Sie einmal Vergangenheit benutzt und dann waren Sie in, war das passiv? Ja, genau. Da müssen Sie achten, dass Sie immer in der gleichen Zeit bleiben oder in der gleichen Form, wenn Sie eine Übergabe machen. Und was wollte ich noch? Eins war noch. Genau, angestiegen. Ansteigen und angestiegen, nicht gesteigert. Es gibt auch, die Werte sind angestiegen oder die Werte sind steigert oder ja, also das sagt man nicht so, sind eher angestiegen, sagt man genau. Angestiegen. Aber ansonsten machen sie sehr gut und machen auch die Anamnese ganz gut. Das ist schon sehr, sehr toll. Dankeschön. Vielen Dank für den. Am Wochenende hören wir eine schöne, positive Antwort von Ihnen, inshallah. Ich hoffe auch.